Der Schweizer Arzt und Philosoph Paracelsus erlebte zwischen 1493 bis 1541, sei hier erwähnt. Seine ganzheitliche Betrachtung von Krankheiten inspiriert heute wieder viele Ärzte, die einen umfassenden Blick auf Ursache und Entstehung von körperlichen Symptomen werfen wollen. In seinen Heilansatz integrierte er kosmische Einflüsse, aber auch seelische und psychische Faktoren. Das Jahr 2014 wurde für mich zum Wendepunkt, an dem ich durch meine persönliche Krankheitserfahrung zu dem Meer an Möglichkeiten geführt wurde. Das mag sich zunächst esoterisch anhören, wenn ich von Führung spreche, aber anders kann ich die Synchronizität, die sich daraus ergab, nicht erklären. Der jeweils nächste wichtige Schritt in Richtung holistisches Zahngesundheitswissen kam immer dann in mein Wahrnehmungsfeld, wenn ich innerlich so weit war, ihn akzeptieren zu können. Denn die Schulmedizinerin, die allem Wissenschaftlichen wie Körper, Geist,